Sie hören einen Vortrag von Alexander Karasczuk zum Thema Faschismustheorien, vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2010 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Ringsburg. Okay, ich bin Alex, ich bin aus Berlin, eigentlich aber aus der Oberpfalz und ich werde halt, wie gesagt, was über Faschismus erzählen. Ich werde jetzt nicht konkret jetzt euch langweilen und diverse verschiedene Theorien vorstellen, sondern ich werde versuchen, das in eine Theorie oder eine halbwegs brauchbare Theorie zusammenzufassen, die mir einigermaßen schlüssig erscheint. Das heißt, ich werde vor allem auch was über die Geschichte und die Entstehungsbedingungen von Faschismus erzählen. Dann kurz darauf eingehen, wie der Faschismus nach dem Ende des Nationalsozialismus und des Faschismus in Italien bzw. nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weitergelebt hat, in welcher Form. Und ich glaube, wir können dann ganz gut in der Abschlussdiskussion oder bzw. in der Diskussion dann klären, vielleicht wie Faschismus heute aussehen könnte bzw. wie Faschismus heute aussieht. Ich möchte gleich mal was zum Begriff sagen. Der Begriff Faschismus kommt vom italienischen Begriff Fascio, was so ungefähr wie Rutenbündel bzw. einfach nur Bündel heißt. Und zwar ein Zeichen der Macht der antiken des antiken römischen Staates bzw. der Liktoren, der Beamten des römischen Staates. Frei übersetzt heißt Faschismus also einfach nur Bund, Männerbund oder einfach nur quasi Bündler. Das heißt, der Begriff ist relativ aussageleer. Das kann vieles heißen. Und deshalb werde ich versuchen, das Ganze irgendwie ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Der 30. Januar 1933 stellte rückblickend gesehen die bedeutendste Zäsur der Weltgeschichte dar. Den Nationalsozialisten unter ihrem Führer Adolf Hitler war an diesem Tag von den konservativen Eliten der Weimarer Republik die Macht übertragen worden. Also ich sage bewusst übertragen worden, sage nicht Machtergreifung, das wäre auch der Mythos der Nazis. Eine radikal antisemitische, rassistische und ultranationalistische Partei hatte damit die Regierung übernommen und errichtete schnell eine Diktatur, unterdrückte die politischen Gegner, schuf Konzentrationslager, diskriminierte und verfolgte Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle und zerschlug die Arbeiterbewegung. Gleichzeitig hat man auch relativ schnell mit der Sterilisierung und schließlich Ermordung von sogenannten Behinderten begonnen. Das heißt, der Faschismus steht eigentlich schon von Anfang an für große Verbrechen oder die Verbrechen der Weltgeschichte schlechthin. Schon 1939, kaum 6 Jahre nach der Machtübertragung, begann das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg, in dessen Verlauf 50 Millionen Menschen ermordet worden waren. Singulär in diesem Kontext des Zweiten Weltkriegs ist die Shoah, die systematische Erfassung und Ermordung von mindestens 6 Millionen Juden. In diesem Kontext fällt ebenfalls der Porajmos, der immer unterschlagen, verschwiegen, immer noch geleugnet wird, das heißt der Genozid an 500.000 Sinti und Roma. Faschistische Bewegungen gab es aber nicht nur in Deutschland, in fast allen europäischen Ländern waren sie in dieser Zeit präsent. In Italien hatten die Faschisten schon im Herbst 1922 die Macht erlangt und ein faschistisches Regime errichtet. Dass diese Bewegungen eben in ganz Europa gab und eben auch schon in Italien der Faschismus an der Macht war, in anderen Staaten letztlich auch zumindest als Bündnispartner an die Macht kommen sollte, stellt sich die Frage nach einem generischen Faschismusbegriff, das heißt einer Beschreibung und Definition des Gesamtphänomens. Ich sage es gleich von Anfang an, ich sehe Faschismus nicht als Phänomen einer Epoche von 1919 beispielsweise bis 1945, sondern ich würde es als globales und epochenübergreifendes Phänomen beschreiben. Die Konzeption des Faschismus ist vielfach kritisiert worden. Zu groß seien die Unterschiede zwischen den einzelnen Regimen und Bewegungen und zudem bestünde die Gefahr einer Verharmlosung des Nationalsozialismus, indem man auf andere Bewegungen mitsamt ihren Verbrechen verweisen würde. Also diese Gefahr sehe ich nicht. Die Shoah ist singulär in der Menschheitsgeschichte und an diesem Faktum ist meines Erachtens nicht zu rütteln. Und trotzdem würde ich versuchen, das eben nicht nur auf Deutschland zu beziehen, sondern zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten mit den anderen Regimen. Der Faschismusbegriff ist schon, also sehe ich schon auch, dass er natürlich ein bisschen problematisch ist, weil es natürlich auch Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Bewegungen. Die Italiener oder die italienischen Faschisten waren weniger antisemitisch als die Deutschen. Zum Beispiel gleichzeitig ist es ja auch irgendwie, also die Deutschen sagen ja, dass sie sich als Nationalsozialisten bezeichnen, sie bezeichnen sich ja selber auch nicht als Faschisten, viele andere Bewegungen geben sich quasi auch eigene Namen, Gerade einige DDR-Historiker haben den Nationalsozialisten immer als deutsche Faschisten bezeichnet und vielleicht ein bisschen auch, weil man den Begriff Sozialismus als eigentlich Positives oder Gutes retten wollte. Da würde ich aber dann sagen, okay, Begriffe sind natürlich immer relativ problematisch. Also auch der Begriff Antisemitismus ist problematisch, weil er von Feinden der Juden kreiert wurde und der auch irgendwie so ein Semitentum oder eine semitische Rasse konstruiert hat. Und damit ja auch der Feind, der quasi der Begriff der Feinde ist. Und dass sich trotzdem, das hat sich trotzdem eingebürgert, um quasi Judenfeindschaft und die damit verbundene Ideologie zu benennen und zu charakterisieren. Also auch andere Begriffe sind schwierig. Der Liberalismus, der bürgerliche Staat oder der Sozialismus. Also ich meine, der Liberalismus in den USA sieht anders aus als in Japan oder quasi ein liberaler Kapitalismus da sieht anders aus. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eklatante Unterschiede zwischen den sogenannten real existierenden Sozialismen, also ob das jetzt China oder Kambodscha oder Kuba oder Jugoslawien, also da gibt es auch sehr große Unterschiede und trotzdem gibt es ja auch Gemeinsamkeiten und der Begriff macht somit, finde ich, schon auch Sinn, weil sonst endet man letztlich, finde ich, in so einer postmodernen Relativiererei und man redet über das Europa der Diktaturen oder über Extremismus oder solche Sachen. Also schon, wenn man heute den Begriff Faschismus benutzt, quasi in so einem Rahmen der Universität oder sowas, dann outet man sich eigentlich schon als Linke. Also in der Geschichtswissenschaft ist davon eben nicht mehr die Rede. Man spricht viel lieber von der Diktatur, vom Extremismus oder vom Hitlerismus. Also die zentrale Rolle von Adolf Hitler wird immer betont. Gleichzeitig in Deutschland ist natürlich auch der Begriff Totalitarismus sehr en vogue. Also man versucht immer andere Begriffe zu benutzen. Am Faschismusbegriff halten in der BRD vor allem einige versprengte Linke, würde ich mal sagen, fest. In anderen Ländern ist es aber anders. Also beispielsweise gibt es in den USA oder in Großbritannien eine Menge Historiker oder Politologen oder so, die sich also explizit mit dem Faschismusbegriff beschäftigt haben und das schon auch als globales Phänomen betrachtet haben und nicht nur quasi jetzt auf Italien bezogen hätten oder sowas und dem NS eine ganz andere Rolle zugestanden hätten. Von diesen Diskussionen kann man, finde ich, viel lernen, auch wenn es in den USA größtenteils eben sogar liberale oder konservative Historiker oder Historikerinnen sind, die sich damit beschäftigen. In Deutschland dagegen spricht man, wie gesagt, sehr gerne vom Totalitarismus. Also Stalinismus und Nationalsozialismus werden in der Absicht, die deutsche Schuld zu relativieren, platt und plump gleichgesetzt. Also ursprünglich ist der Begriff Totalitarismus ja vom italienischen liberalen Abgeordneten Amendola als Kampfbegriff gegen Mussolini kreiert worden. Der hat ihn gerne aufgegriffen. Mussolini hat gesagt, ja, wir sind totalitär, wir wollen einen totalitären Staat. Und teilweise ist er auch von linken Kreisen zur Abgrenzung gegen die stalinistischen Verbrechen benutzt worden. Aber gerade in der Zeit des Kalten Krieges hat der Begriff Totalitarismus seine Hochkonjunktur eigentlich bekommen, weil man quasi sagen wollte, okay, der Westen stünde zwischen den, also hätte quasi mit seiner rechten Vergangenheit oder der faschistischen Vergangenheit gebrochen und stünde aber zugleich auch gegen den Kommunismus, der quasi auch den totalitären Staat anstreben würde. Also der Begriff wird heute von vielen verwendet, die beziehen sich dabei auch immer auf Hannah Arendt, wobei Hannah Arendt in ihrem Buch quasi vor allem, würde ich sagen, eine ganz oder eine brauchbare Geschichte quasi dieses bürgerlichen Staates auch geliefert hat. Also dieser Extremismus-Teil macht er, oder Totalitarismus-Teil so, macht er in dem Buch lediglich ein Drittel aus und sie spricht da eben vor allem über Imperialismus und über Antisemitismus und Rassismus. Und das wird eben in der Diskussion dann quasi oftmals geleugnet. Und dieses Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, also da sind die, ich würde sie als Ideologen bezeichnen, die für den Bundesverfassungsschutz auch arbeiten und dabei Dossiers anfertigen, also Backes und Jesse. Die tun sich da besonders hervor mit der Gleichsetzung. Also sie haben da so eine Hufeisen- oder U-Theorie, also quasi man hat so einen dicken Bauch der Gesellschaft, das ist das Bürgertum, das wäre okay. Und diese beiden, also die Mitte, die politische Mitte und an den beiden Enden quasi ist das rechte Ende und das linke Ende, und die sind dann quasi gar nicht mehr weit voneinander entfernt, und sind quasi die Extremismen am Rande. Also insgesamt finde ich diesen Extremismusbegriff falsch. Da eben eine ganz stabile, bürgerliche, gute, demokratische Mitte suggeriert, und dann Antisemitismus und Rassismus und sowas als Randphänomen in der Gesellschaft darstellen, aber die sind eben, finde ich, so wie Detlef Clausen das formuliert hat, Alltagsideologien bzw. Alltagsreligionen im kapitalistischen System. Also an der Stelle muss ich schon gleich betonen, dass die Ideologie des Faschismus, also der modernen kapitalistischen Vergesellschaftung und der Nationalstaatsbildung, mit all ihren negativen Folgen letztlich entspringt. Also das heißt, der Faschismus braucht den modernen Rahmen, und zugleich ist der Faschismus aber auch die Antithese der Aufklärung und der französischen Revolution. Josef Goebbels hat am 30. Januar 1933 in sein Tagebuch notiert, Zitat 1789, also das Datum der französischen Revolution, ist nunmehr ausgetilgt aus der deutschen Geschichte. Also darum ging es ihnen wesentlich. Faschismus kommt auch nicht von außen, er ist nicht das Fremde, sondern ich würde sagen, er ist ein Stück weit die Synthese sämtlicher Ideologien einer negativen Dialektik der europäischen bürgerlichen Aufklärung. Also das ist nicht einfach so, dass das irgendwie völlig aus dem Rahmen springt, sondern sämtliche Ideologien der faschistischen Ideologie, auf die ich noch eingehen werde, waren in Europa schon vorhanden, mehr oder weniger stark, und wurden dann lediglich von den Faschisten zusammengeführt und dann radikalisiert. Also Ernst Nolte, das ist ein rechter, also heute rechter Historiker, der am Anfang der 60er Jahre ein Buch zu Faschismus, der Faschismus in seiner Epoche, geschrieben hat, der hat ein faschistisches Minimum festgelegt. Und das wäre dann Antimarxismus, Antiliberalismus, Antikonservatismus, Führerprinzip, Parteiarmee und Totalitätsanspruch. Auch den Ultranationalismus hat er dazu gezählt. Das ist, finde ich, ein bisschen wenig. Ich würde das noch ein bisschen ausbauen. Also ich habe mich bei den Kriterien, die ich jetzt ranziehe, vor allem auf den amerikanischen Historiker Stanley Payne bezogen. Der hatte einmal unterschieden zwischen der Ideologie und den Zielen. Also er meinte, dass Faschismen sich dadurch auszeichnen, dass sie für eine idealistische, vitalistische und voluntaristische Philosophie eintreten und dass man eine moderne und normalerweise säkulare Kultur schaffen will. Als einen Punkt. Über die Säkularkultur kann man später nochmal reden, inwieweit es einen religiösen Faschismus auch gibt, beziehungsweise man religiöse Phänomene wie den Islamismus oder die sich darauf beziehen, auch quasi in diese Faschismuskategorie einordnen kann oder nicht. Gleichzeitig wollten die Faschisten die Errichtung eines neuen nationalistischen autoritären Staates, der nicht auf den traditionellen Prinzipien oder Modellen beruht. Und sie wollten eben eine Organisierung einer neuen, intensiv geregelten und sich gleichzeitig auf mehrere Klassen stützenden, integrierten nationalen Wirtschaftsstruktur. Also da fällt immer der Begriff kooperativistisch, das heißt die Gegensätze in der Gesellschaft, die Widersprüche sollten quasi aufgehoben werden, es sollte quasi so ein Ständestaat, in dem jeder Stand, jede, also Klasse haben das nicht genannt, aber quasi jede Gruppe oder Schicht daran teilhaben sollte. Aber das also positiv daran teilhaben sollte, beziehungsweise ihren Platz haben sollte, aber letztlich keine große Rolle spiele. Also quasi gesellschaftliche Widerstände oder Widersprüche wurden eben negiert, und das Ganze sollte letztlich in der Volksgemeinschaft aufgehen. Gleichzeitig bewerten Faschisten Gewalt und Krieg und deren Einsatz positiv, also quasi das Stahlbad im Krieg würde man dann zu seinen eigentlichen Tugenden, beziehungsweise der Mensch oder der Mann vor allem zu sich finden. Was sämtlichen Faschismen auch gemeinsam war, also man hat entweder ein Kolonialreich angestrebt, eine Expansion oder zumindest einen radikalen Wandel in den Beziehungen der Nation zu den anderen Staaten. Der Faschismus zeichnet sich auch aus durch seine Negation, das heißt die Prinzipien oder Ideologien, die er ablehnt, wäre zum einen der Antiliberalismus, ein strikter Antikommunismus und ein Antikonservatismus. Also die sahen sich schon als was Neues, auch wenn in der Regel dann in sehr vielen Ländern Faschisten und Konservative oder rechte Konservative, extreme Rechte sehr gut kooperiert haben. Im Stil unserer Organisation gibt es eben auch sehr viele Übereinstimmungen, also zum Teil Also alle Faschismen wollen eine Massenmobilisierung, zugleich eine Militarisierung der politischen Beziehungen und des politischen Stils. Also eigentlich haben alle faschistischen Parteien eine Parteimiliz, eine uniformierte paramilitärische Parteimiliz. Und gleichzeitig wird auf den Versammlungen eben auch die ästhetische Struktur dieser Versammlungen sehr vehement betont. Also es geht immer um Massenaufläufe, Symbole und quasi eine politische Liturgie, die fast religiös anmutet. Und dabei spielen vor allem emotionale und mystische Aspekte eine große Rolle. Also wie gesagt, man betont sehr stark das maskuline Prinzip, den männlichen Körper, die männliche Herrschaft, und tritt auch zugleich für eine stark organische Gesellschaftsauffassung ein. Also sprich, es ist immer die Rede vom Staatskörper oder vom Volkskörper oder so. Also man biologisiert das, und wenn schon die Rede von dem Volkskörper ist, den man biologisch auffasst, dann will man eben Leute, die dazu nicht gehören und die man als Feinde definiert, aus diesem Volkskörper ausmerzen bzw. ausschneiden oder so. Der Faschismus war eine Jugendbewegung, das schreiben viele Leute in der Zeit, dass quasi alle anderen Parteien es nicht geschafft haben oder alle anderen Bewegungen es nicht geschafft haben, so viele Jugendliche zu versammeln wie die Faschisten. Und es wird quasi auch der Generationenkonflikt betont. Also wie gesagt, die faschistischen Funktionäre letztlich waren im Vergleich dazu, also wer früher Politik gemacht hat, relativ jung. Und sie haben quasi sich als das eigentlich Neue und die eigentliche Jugendbewegung selbst verstanden. Zuletzt spielt natürlich die Führerfigur im Faschismus eine Rolle, auch wenn der Führer nicht quasi die alleinige Macht hat, sondern meistens eine Projektionsfläche ist oder vielleicht das letzte Wort hat. Aber eigentlich haben sämtliche faschistische Bewegungen eine relativ starke Führerfigur. Kann man auch diskutieren danach, vielleicht inwieweit das notwendig ist oder inwieweit man sich heute, wo das quasi diskreditiert ist, auch Faschismen vorstellen kann, wo das nicht der Fall ist. Also diese Kernelemente sind auf jeden Fall in allen faschistischen Bewegungen vorhanden. Das würden auch viele andere Leute oder viele andere Historiker so sehen. Also ich würde zugleich anfügen, dass Antisemitismus, Rassismus und Sexismus auch wesentliche Bestandteile sind. Also ich glaube nicht, dass man das rausnehmen kann. Das wird von einigen gesagt, das wäre quasi vor allem im deutschen Faschismus im NS zentral gewesen. In anderen würde es keine Rolle spielen. Gleichzeitig sind das natürlich auch immer bürgerliche Definitionen. Also der bürgerliche Staat denkt natürlich oder sieht sich natürlich nicht als rassistisch. Wenn ich mir quasi eine Migrationspolitik oder sowas anschaue, dann würde ich natürlich sagen, dass das alles sehr rassistisch ist. Und das fällt natürlich raus. Deshalb haben diese Leute, die das erstmal festgesetzt haben, finde ich auch eine sehr, sehr enge und falsche Definition von Antisemitismus und Rassismus. Und der Sexismus spielt natürlich auch eine Rolle. Gleichzeitig ist es natürlich, darauf werde ich noch eingehen, verschieden ausgeprägt. Also wie gesagt, das klassische Beispiel ist immer, man sagt, in Italien spielt der Antisemitismus keine Rolle, was falsch ist. Also auch Italien führt Rassengesetze ein, aber es kommt eben nicht zum Massenmord, erstmal nicht. Aber das werde ich auch noch versuchen zu erklären, quasi die verschiedenen Stadien, in denen faschistische Bewegungen sich konstituieren und letztlich an die Macht kommen oder auch nicht kommen und sich an der Macht dann radikalisieren oder nicht radikalisieren. Dann komme ich zu den Vorbedingungen des Faschismus. Also ich würde den Faschismus nicht erst 1919 oder die Geschichte des Faschismus nicht erst 1919 nach dem Ersten Weltkrieg beginnen lassen, sondern ich würde weit ins 19. Jahrhundert zurückgehen und dabei vor allem auch auf den Ersten Weltkrieg eingehen. Also die kulturelle Transformation des Fines Siècle, also des Ende des 19. Jahrhunderts, ist wichtig und quasi in dieser Zeit liegen meines Erachtens auch die Wurzeln des Faschismus. Also generell kann man sagen, das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter der Bürger, der Entstehung und Ausbreitung des modernen Kapitalismus mit all seinen negativen Folgen, also vor allem Massenverarmung, Landflucht, auch ein schnelles Anwachsen der Großstädte. Gleichzeitig ist es aber auch das Zeitalter der Nationalstaaten, also auch mit der Ideologie des Nationalismus. Dieser Nationalismus schuf sich seine Mythen und musste quasi, also war am Anfang, waren lediglich kleine gesellschaftliche Elitenträger der nationalistischen Ideologie und letztendlich war es quasi auch das Ziel der Bewegung des späten 19. Jahrhunderts, diesen Nationalismus und das Volk zu bringen, beziehungsweise eben breite Teile der Bevölkerung zu nationalisieren, auch zu homogenisieren. Also generell kann man auch sagen, dass Ende des 19. Jahrhunderts es eine intellektuelle Krise gegeben hat, also der Positivismus, wonach man quasi stetig auf dem Weg zum Besseren ist und man letztlich mit Vernunft und Aufklärung alles, Vernunftaufklärung, Wissenschaft alles zum Besseren machen kann, war in die Krise geraten. Und kulturell gesehen gab es eben auch vor allem in Deutschland so eine Neoromantik, die sich auch in diesem Wagner-Kult niedergeschlagen hat, also diese ganzen düsteren Legenden mit Germanen und Nibelungen und quasi dieser ganze düstere Stoff. Und Wagner ja auch quasi ein vehementer, radikaler Antisemit war und ein Stück weit auch Wegbereiter dieser völkischen Ideologie. Also das heißt, man hat das deutsche Volk vor allem, aber andere Nationalismen sind das ähnlich, eben nicht als Bürgernation definiert, wo man quasi beitreten kann oder wenn man auf diesem Territorium geboren ist, dann letztlich die Staatsbürgerschaft erhält, sondern es ging über Rasse und Abstammung. Gleichzeitig parallel dazu auch eine Krise in der Linken. Also zum einen, die Sozialisten wurden immer sozialdemokratischer, wurden immer bürgerlicher, kamen in die Parlamente, haben sich mit dem bürgerlichen Staat eigentlich Frieden geschlossen. Also sprich, Marx spielte da keine Rolle mehr oder spielte quasi eine so symbolische Rolle. Gleichzeitig gab es Leute, die das erkannt haben und gesagt haben, okay, das ist ein Problem, dass man quasi immer mehr verbürgerlicht und diesen bürgerlichen Staat eigentlich anerkennt. Und gleichzeitig wollten sie eben eine Radikalisierung, haben auch so einen Gewaltkult gesetzt. Vor allem zu nennen ist da Georges Sorel. Der hat ein Buch oder einen größeren Essay geschrieben über die Gewalt, mit der eben, oder indem er mit Marx bricht, mit dem Marxismus bricht und letztendlich auf so einen Kult der Gewalt, der sich in den Generalstreiken oder sowas, oder Streiks niederschlagen würde. Und aus diesen Generalstreiks sollte dann die Revolutionen kommen. Man hat den Kapitalismus nicht mehr so komplex analysiert, wie Marx das getan hat, sondern wollte lediglich quasi das Bürgertum bekämpfen und eigentlich ansonsten kapitalistische Strukturen bis auf quasi die Großbanken oder quasi auf der Ebene der Zirkulationssphäre intakt lassen. Und Gewalt hätte dabei eben einen schöpferischen Aspekt. Also auch in der Gewalt wird quasi diese verweichlichte bürgerliche Seele endlich zerstört oder diese Kultur. Und man könnte eben das marode Alte durch das Neue ersetzen. Also auch da kommt wieder dieses vitalistische und jugendhafte zum Vorschein. Gleichzeitig gab es eben auch ganz viel Paranoia zur sogenannten rassischen Dekadenz. Also der biologistische Rassismus hat sich auch Ende des 19. Jahrhunderts so richtig etabliert und man ist davon eben ausgegangen, dass quasi durch Rassenvermischung oder die konstruierten Rassen sich vermischen würden, dass dabei eben große Rassen dann letztlich untergehen würden. Also diese ganze pessimistische Stimmung sieht man dann zum Beispiel bei Spengler oder so später, also der Untergang des Abendlandes. Man sieht es aber auch in der Literatur, also zum Beispiel dieser amerikanische Horror-Schriftsteller H.P. Lovecraft, da geht es auch irgendwie in den 20er Jahren oder vorher schon auch irgendwie ganz viel darum, dass sich quasi alles im Niedergang im Zeitalter der rassischen Dekadenz und so befinden würde, dass man dagegen was tun müsste. Also auch Houston Stuart Chamberlain, quasi auch ein Begründer der völkischen Ideologie und Schwiegersohn von Richard Wagner, hat eben auch den Rassekrieg prophezeit und quasi auch nochmal quasi in Deutschland eine zentrale Rolle für den Rassismus und den Antisemitismus gespielt. Zudem gab es eine Zunahme des Irrationalismus, also das ganze Ding mit astrologischen Gesellschaften und sowas. Und quasi die Vernunft wurde von allen Seiten attackiert. Und es sind quasi auch diese Jugendbewegungen, die vor allem in der Weimarer Republik eine große Rolle gespielt haben, entstanden, was erstmal noch nicht ausschließlich negativ ist, aber die sich quasi auch zum Beispiel gegen Großstädte oder sowas gewandt haben und eher zu dem ursprünglichen Leben aufs Land zurück wollten. Das alles spielt in der Zeit eine Rolle, quasi dem Faschismus den Boden zu bereiten oder erstmal den faschistischen Bewegungen den Boden zu bereiten. Zugleich gibt es einen radikalen und autoritären Nationalismus in Europa. Und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen weiter vor, in die Mitte des 18., des 19. Jahrhunderts. Und da etablierte sich in Frankreich quasi die erste moderne Diktatur. Das war Napoleon der Dritte, wie es Marx spöttisch genannt hat, nur der Neffe seines Onkels, also der quasi verwandt mit dem großen Napoleon, aber eine Nummer kleiner. Aber er wurde eigentlich quasi nach der bürgerlichen Revolution in Frankreich gewählt, hat sich dann mit einem Staatsstreich an die Macht gebracht und eine Diktatur errichtet. Bemerkenswert ist da, dass er quasi den Nationalismus der Massen ausspielt, dass Marx sagt eben, dass es ein Klassengleichgewicht gegeben hätte. zum einen quasi Linke auf der einen Seite, die zu schwach waren, die Macht zu übernehmen, zum anderen das Bürgertum, das zu schwach war, die Macht zu halten. Und in dieser Situation hat quasi Napoleon III. Das ausgenutzt, hat sich an die Macht geputscht und hat dann mit Hilfe des Militärs regiert und hat zugleich sich eine eigene Massenbewegung dann erst geschaffen, nachdem er an der Macht war. Und das ist für Frankreich relativ zentral, weil er sowas wie eine keynesianische Wirtschaftspolitik betreibt. Also es geht ganz viel um den Ausbau der Infrastruktur. Das moderne Paris trägt quasi, also dieser Architekt Haussmann, der das moderne Paris geprägt hat, das ist auch diese Zeit. Und man kann quasi sagen, er regiert zum Teil auch mit einer Unterstützung von Linken, beziehungsweise er schafft es eben, populär bei den Massen zu sein. Das Ganze hat hin und wieder plebiszitäre Elemente, also wird auch bestätigt, er wird auch quasi gewählt in dem Sinn. Also man darf damals in Frankreich nicht, es dürfen nicht alle Leute wählen, aber trotzdem ist es nicht so, dass er gegen, also was man meistens verwechselt, also das ist nicht alles unpopulär oder sowas, sondern es werden Leute quasi an diese Personen, an dieses Regime gebunden und profitieren da auch in vielerlei Hinsicht davon. Das Ganze wird dann quasi durch die Niederlage gegen Preußen 1870 wird er dann abgesetzt und die Folge ist ja die Pariser Kommune und der Aufstand. Aber dieses bonapartistische Modell ist dann quasi für die marxistische Faschismustheorie zentral, aber ich würde sagen, dass das, da gehe ich auch später nochmal ein, dass das quasi ein Herrschaftsstil ist, dass man sich dessen, dass dieser Herrschaftsstil quasi immer noch quasi in Teilen funktioniert, dass es auch sehr viele Regime dieser Art und Weise gab, aber dass man die faschistische Ideologie kommt quasi in diesem Konzept total zu kurz und darum geht es auch gar nicht. Aber was ich später noch, worüber ich später noch genauer darauf eingehen werde, es gäbe dann so Mischformen quasi, das heißt so bonapartistische Regime, die zum Teil mit Faschisten regieren, die zum Teil mit einer extremen Rechten regieren. In Frankreich, das ist dann trotzdem nicht nur das Land der Revolution, sondern auch das Land der quasi Konterrevolutionen. Und da es eben so modern ist, in der Zeit tun sich ja ganz viele gute und schlechte Dinge, sag ich mal, hervor. In Frankreich hat sich eben auch schon vorher, hat Maurice Barré das Konzept eines nationalistischen Sozialismus bzw. sozialistischen Nationalismus konzipiert, der auch wesentlich antisemitisch war. Und quasi auch so eine Mischform. Also waren schon auch irgendwie Linke dabei, die sich von Marx quasi verabschiedet haben oder von der richtigen Kapitalismuskritik verabschiedet haben. Und da gab es verschiedene Bewegungen, die man jetzt erstmal quasi nicht so einordnen konnte. 1899 hat dann Charles Maurras, also auch ein Franzose, die Action Française gegründet. Und das sehen viele Leute als erste richtige oder präfaschistische Bewegung. Sie sind nicht mehr wirklich konservativ, weil sie die Massen mobilisieren wollen. Sie sind nicht mehr monarchistisch oder nicht mehr so stark. Also sie lassen das ein bisschen offen, aber sie sind nicht mehr, früher waren quasi Konservative und das reaktionäre Lager natürlich monarchistisch, sehr klerikal. Das wird alles von ihnen aufgeweicht. Zum Teil sagt man aber auch, dass der Ku Klux Klan in den USA quasi die erste faschistische Bewegung gewesen wäre. Also das oder präfaschistische, das sind schon auch einige Übereinstimmungen, beziehungsweise dann im zaristischen Russland die Schwarzhunderter, die auch wesentlich antisemitisch waren, auch so eine Kampfform hervorgebracht haben. Dann trotzdem nochmal die große Dynamik bekommt das dann mit dem Ersten Weltkrieg oder beziehungsweise den Konsequenzen des Ersten Weltkriegs, also ich sag mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem von Deutschland und Österreich-Ungarn ausgelöst im Ersten Weltkrieg, nicht wie es immer so oft quasi oder permanent man es in irgendwelchen Magazinen oder in den Geschichtsbüchern lesen kann, dass der Friede von Versailles quasi die faschistischen Bewegungen vorbereitet hätte, sondern ich sage, der von Deutschland ausgelöste Erste Weltkrieg hat das wenn überhaupt getan. Dieser Erste Weltkrieg wird immer völlig unterschätzt, er tritt natürlich, klar, der Zweite Weltkrieg ist erstmal schlimmer, aber der Erste Weltkrieg ist gerade in Deutschland so nicht präsent, also weder irgendwie im kollektiven Bewusstsein oder Geschichtsbücher oder sowas, glaube ich, macht man auch in der Schule nicht so viel darüber. In Frankreich ist es anders. In Frankreich heißt der Erste Weltkrieg der große Krieg. Und man hat da auch einen eigenen Gedenktag dafür. Die Konsequenzen des Ersten Weltkriegs waren für Italien, Frankreich und Großbritannien, also wir hatten mehr Tote im Ersten Weltkrieg als im Zweiten Weltkrieg. Und der lange Friede, der quasi in Europa geherrscht hat, also quasi mit dem deutschen Überfall auf Frankreich abgesehen, aber ansonsten hat man im 19. Jahrhundert dann nach Napoleon eigentlich keine größeren Kriege mehr in Europa gegeneinander geführt, sondern hat diese Kriege quasi in den Kolonien geführt oder gegeneinander in den Kolonien geführt. Aber quasi dieser lange Friede ist erstmal vorbei. Es kommt zur Zunahme der staatlichen Macht und quasi es kommt auch zu einer Beschleunigung eines Trends zu einer stärkeren und dominierenderen Regierung. Quasi Bürgerrechte werden beschnitten und das, quasi die Liberalen sind eigentlich in der Zeit dann am Ende. Gleichzeitig merkt man auch im Ersten Weltkrieg eine wachsende politische Massenpropaganda, also auch eine nationalistische Propaganda nimmt zu. Also auch von deutscher Seite stellen sich eben ganz viele Intellektuelle auf die Seiten des Krieges und lassen sich quasi für die Nationen mobilisieren. Es kommt zu einer Verschärfung des Militarismus und des Nationalismus, die auch dazu beigetragen haben, quasi diesen Krieg auszulösen, beziehungsweise dazu beigetragen haben, eine friedliche Lösung an irgendeinem Punkt des Krieges zu verhindern. Und die großen Reiche, die bis dato quasi zentral für Europa waren oder eine große Rolle gespielt haben, also Österreich-Ungarn, Russland, das Deutsche Kaiserreich und das Osmanische Reich zerlegt, beziehungsweise die werden zerstört oder wie Deutschland eben verlieren erstmal an Bedeutung. Große Teile Osteuropas werden zersplittert und es kommt dabei zu großen innenpolitischen Auseinandersetzungen, also entstehen sehr viele Minderheiten und gerade in der Zeit spielt eben dann der Nationalismus wieder eine ganz wesentliche Rolle. Gleichzeitig war das auch der erste Weg. Es wurde auch Giftgas eingesetzt und wie gesagt, Millionen Soldaten sie sind gestorben auf engsten Frontabschnitten, also wo permanent gekämpft wurde. Das heißt, generell kann man auch sagen, dass es eine Brutalisierung des politischen Lebens gab und dass sehr viele oder Millionen von Soldaten eben von diesen Gewalterfahrungen und von diesem Gewaltkult traumatisiert waren. In Russland gab es dann 1917 die Revolution und da sukzessive folgend quasi die Angst der reaktionären Regime bzw. des Bürgertums vor der Ausbreitung der Revolution. Also am Ende des Ersten Weltkriegs gab es ja in der Tat diverse Revolutionsversuche oder Räterepubliken, die dann alle mit der Zeit niedergeschlagen wurden. Was auch wichtig ist, was auch immer zu kurz kommt oder immer quasi nicht auftaucht, ist, dass es im Ersten Weltkrieg schon den ersten modernen Genozid gegeben hat, nämlich den Massenmord an Armeniern, ausgeführt vom Osmanischen Reich. Unterstützt vom Bündnispartner, dem Deutschen Reich als Bündnispartner, sind fast 1,5 Millionen Armenier relativ systematisch, also nicht so wie später quasi Juden und Sinti und Roma, aber doch sehr systematisch ermordet worden, beziehungsweise auf einem großen Trek in die Wüste geschickt worden, damit sie da sterben, was die Türkei bis heute leugnet. Und man hat quasi auch bei Hitler dann ein Zitat gefunden, dass er irgendwann mal gesagt hat, also gerade im Kontext für den Holocaust, also wer denkt denn heute noch an die Armenier? Also das war durchaus bekannt und man hat dabei auch schon Anleihen gefunden. Also auch die Deutschen haben ja schon 1904 damals Deutsch-Südwestafrika in Namibia einen Genozid an den Herero begangen, wenn auch in kleinerem Umfang. Generell natürlich chaotische soziale und wirtschaftliche Verhältnisse in Mittel- und Osteuropa und dann natürlich große ökonomische Krisen, was dann vor allem bei der Mittelschicht quasi zu Ängsten führt. Ich habe ja gesagt am Anfang, dass quasi faschistische Bewegungen in allen oder eigentlich in allen europäischen Ländern vorhanden waren. Man sagt quasi, die in den einzigen Ländern, wo sie im Frieden oder an die Macht kamen, beziehungsweise in die Macht von den konservativen Eliten übertragen wurde, waren Italien und Deutschland. Es gibt ein ganz interessantes Modell, quasi den Faschismus oder diese Zeit in fünf Phasen einzuteilen, in denen sich der Faschismus verändert hat. Und diese fünf Phasen stelle ich vielleicht mal kurz vor, weil quasi die anderen Faschismen, die in Europa in dieser Zeit an der Macht waren, kamen nach der deutschen Besatzung an die Macht, beziehungsweise waren eben als Juniorpartner Teil einer bonapartistisch-konservativen Regierung. Und diese faschistische Radikalisierung hat in dem Sinne so nicht stattgefunden, weil quasi die Konservativen dem ein Stück weit im Wege standen, beziehungsweise eben die Zeitdauer so kurz war, dass sie beispielsweise in Ungarn 44 erst dann so richtig an die Macht kamen mit den Deutschen und dann der Zeitraum auch relativ klein war. Aber generell wäre dann quasi meine These, dass das negative Potenzial oder dieses Vernichtungspotenzial in sämtlichen Faschismen steckt und deshalb nur nicht quasi zum Tragen kommt, weil nie diese Radikalisierungsphase erreicht wurde, wie das in Deutschland der Fall war. Auch wenn ich den deutschen Faschismus als Ultrafaschismus charakterisieren würde. Also es ist schon nochmal eine schärfere Form oder so. Oder? Also in Italien, das gehörte ja quasi eigentlich zu den Gewinnern des Ersten Weltkriegs und man hatte relativ hohe Verluste und man sprach eben von einem verstümmelten Sieg, wenn man nicht alle Ziele erreicht hat, die man eigentlich mit dem Ersten Weltkrieg zu erreichen hoffte. Es gab große soziale Konflikte. Mussolini, der ein Ex-Sozialist war, der sehr stark an Sorel orientiert war, der quasi mit dafür eingetreten ist, dass Italien in den Ersten Weltkrieg eintritt, um quasi in der Gewalt und im Krieg zu sich zu kommen und die Revolution über Gewalt und Krieg auszulösen, hat dann die faschistische Partei 1919 gegründet. Das waren erstmal vor allem Leute aus Kampfgruppen, aus faschistischen Kampfgruppen, aber eben auch quasi Futuristen, also von dieser Kunstströmung, die vor allem das bewegende Moment, das waren sehr große Technikfetischisten, die sehr viel quasi auf Autos, Flugzeuge und sowas standen, quasi ahistorisch, also sie wollten die Museen und die Kunst zerstören, waren extrem quasi an so Männlichkeitskult orientiert oder antifeministisch. Dazu gesellen sich dann noch die von den Sozialisten und Kommunisten enttäuschten Syndikalisten und Nationalisten. Das ist quasi dieses Milieu, aus dem dieser italienische Faschismus erstmal kommt. Da sind sehr viele Kleinbürger, das sind Leute aus dem Mittelstand, das sind auch zum Teil auch Arbeiter. Also generell hat das schon einen sehr starken kleinbürgerlichen Anteil bzw. Mittelstandsanteil, aber die Faschisten waren dann schon quasi auch so die ersten Volksparteien. Also sie waren, es ging schon durch alle Milieus, wenn auch verstärkt quasi oder das Zentrale das Kleinbürgertum war. Das variiert auch ein bisschen. Also in Ungarn zum Beispiel waren diese Pfahlkreuzbewegungen, da war der Schwerpunkt tatsächlich Arbeiter. In Deutschland, das ist ja quasi bekannt, also diese Gebietsverluste etc., die Revolutionsversuche, die sozialen Unruhen und quasi diese Dolchstoßlegende, dass man sagt, man hat den Ersten Weltkrieg nicht verloren, sondern Kommunisten und Juden oder jüdische Kommunisten haben quasi in Deutschland dann den Dolchstoß von hinten geführt und deshalb wäre dieser Krieg erst überhaupt verloren gewesen. In diesem Milieu gründet sich quasi die NSDAP. Diese zweite Phase in diesen fünf Phasen, die skizziert werden sollen, also in Italien, die Faschisten haben vor allem gegen die Linken gekämpft. Also Mussolini wurde im Parlament gefragt, was denn sein Programm ist. Er antwortet darauf, die Sozialisten fragen uns, was unser Programm ist. Unser Programm ist, den Sozialisten den Schädel einzuschlagen. Auch im Auftrag der Großgrundbesitzer, aber das war nur eine Strömung der Faschisten, also das ist vor allem in Norditalien, wo Faschisten im Auftrag der Großgrundbesitzer quasi Streiks niederschlagen, beziehungsweise das von sich aus tun. Man spricht da auch von so einer Art Agrarfaschismus. Das ist quasi ein Bürgerkrieg in Italien, also in dieser Aufstiegsphase an die Macht sind die Auseinandersetzungen in Italien wesentlich schärfer als die in Deutschland sind. Die Faschisten bekämpfen aber auch den liberalen Staat. Es gibt dann letztlich immer mehr Anhänger und es gab dann auch, was für den Faschismus eine Rolle gespielt hat. Der Dichter, Schriftsteller und Erster Weltkriegsheld Gabriele D'Annunzio hat mit Freikorps die kroatische Stadt Rijeka erobert, also wo es eine italienische Minderheit gab. Die Italiener nennen es zum Teil heute noch Fiume und haben da quasi mit Studenten, Frontkämpfern eine kurze faschistische Republik errichtet, beziehungsweise was errichtet, was man so ähnlich, also quasi als Protofaschismus oder sowas bezeichnen würde, bis das auf Druck des Völkerbundes dann beendet wurde. In Deutschland haben sich die Nazis erstmal schon auch an den italienischen Faschisten orientiert, also der Marsch vor die Feldherrnhalle von Hitler in München 1923, der niedergeschlagen wird, orientiert sich ganz klar an dem Marsch auf Rom. Und quasi auch der Niedergang der Weimarer Republik, was jetzt nicht nur mit der Wirtschaftskrise zusammenhängt, sondern auch damit, dass quasi die konservativen Teile vehement gegen die Weimarer Republik kämpfen, quasi die Wirtschaft den sozialen Kompromiss eigentlich aufkündigt, der quasi grundlegend für die Weimarer Republik sein sollte. Das alles trägt dazu bei, dass die Nazis quasi zur Massenpartei aufsteigen können. Also auch mit der von breiten Teilen der Bevölkerung geteilten, also dem breit geteilten Antikommunismus und dem Kampf gegen die Friedensordnung von Versailles, das waren zentrale Mobilisierungsthemen. Diese dritte Phase, die Machtübernahme bzw. Machtübertragung, die Machtübernahme der Faschisten war nur durch die Hilfe konservativer Bündnispartner möglich, beziehungsweise da, wo die Konservativen quasi sich zu schwach gefühlt haben, selber die Regierung zu stellen, haben sie versucht, die Faschisten wie in Deutschland ins Boot zu holen oder in Italien gleich zu übertragen, wo die Konservativen oder die konservative Rechte oder extreme Rechte sich stark genug fühlte, hat sie die Faschisten quasi auch bekämpft. Zum Beispiel in Rumänien, diese Königsdiktatur hat sich stark genug gefühlt und hat quasi die Eiserne Garde, die faschistische Massenpartei, bekämpft, deren Anführer liquidiert und wollte selbst erstmal an der Macht bleiben. Also die Faschisten im Parlament waren relativ schwach, also hatten nur 22 oder 25 von über 450 Abgeordneten. Aber sie waren eben eine Massenpartei und sie hatten Sympathien bei vielen Konservativen und bei traditionellen Rechten. Mussolini hat den Marsch auf Rom inszeniert, was auch ein Mythos war. Also später wurde es so dargestellt, dass wenn Zehntausende Faschisten nach Rom marschiert und hätten die Macht erzwungen. Faktisch ist Mussolini mit dem Zug in Rom angekommen. Und es waren nur wenige tausend Faschisten, die auch schlecht bewaffnet waren. Also wenn der König und die konservative Regierung gewollt hätten, dann hätten sie problemlos diesen faschistischen Marsch auf Rom niederschlagen können. Das wollten sie aber nicht. Und der italienische König überträgt dann eben quasi das Recht zur Regierungsbildung an Mussolini. Und Mussolini schafft es dann quasi auch im Parlament die Mehrheit zu bekommen. In Deutschland würde ich sagen, dass die Weimarer Republik eigentlich schon 1930 zu Ende war. Also vorher gab es bereits schon zentrale Krisen und vor allem der Generalangriff der Konservativen und der Wirtschaft auf den Sozialstaat und die Republik. Also die letzte legale Regierung nach bürgerlichen Maßstäben quasi war die von Hermann Müller, SPD. Und der sind dann nur noch sogenannte Präsidialkabinette gefolgt, also erst unter Brüning, dann von Papen und von Schleicher, die mit Notverordnungen, also im berüchtigten Artikel 48 der Weimarer Verfassung, regiert haben und eigentlich keine parlamentarischen Mehrheiten mehr hatten. Also von Papen und Hindenburg haben schon autoritär regiert. Gerade die Sozialdemokraten kannten ja die Bonapartismus-Theorie, haben sich ein Stück weit schon natürlich darauf eingestellt, dass es irgendwie zum Putsch kommen könnte, haben dann aber immer gehofft, quasi weil sie in Preußen noch regiert haben, mit dem größten Land da den Ministerpräsidenten und vor allem den Innenminister gestellt haben, dass sie letztlich mit Hilfe der preußischen Polizei, die größte im Reich war, quasi so einen Putschversuch niederschlagen könnten. Auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wollten sie damit quasi bewaffnen und gegen quasi einen möglichen Putsch vorgehen, aber sie haben quasi den Putsch eher von Seiten der Konservativen erwartet und den Nazis jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Von den Konservativen kam auch erstmal der sogenannte Preußenschlag, also 1932 ist die legale Regierung in Preußen von Papen und Hindenburg abgesetzt worden. Die SPD hat nichts dagegen gemacht, hat sich quasi ihre letzte Bastion nehmen lassen. Und diese Möglichkeit einer Bewaffnung fiel damit weg. Aber dieser Preußenschlag wird quasi auch in den Geschichtsbüchern über Weimar immer völlig zugunsten des 30. Januars quasi weggelassen eigentlich. Meistens weggelassen oder völlig unterbewertet. Letztlich ist ja auch der quasi von Schleicher, also der Ministerpräsident, abgetreten. Obwohl die NSDAP da gerade in der Krise war. Gerade Papen hat sich dafür eingesetzt, quasi, dass Hitler Reichskanzler wird. Das sollte eingerahmt werden, also nur quasi zwei NSDAP-Minister plus Hitler als Reichspanzer, Kanzler. Und quasi diese neuen konservativen Minister sollten ihn einrahmen und letztlich dafür sorgen, dass er quasi nach der Pfeife der Konservativen tanzt. Da hatten sie sich eben aber verrechnet und sehr schnell eben mit der tatsächlichen Machtergreifung ab dem 30. Januar begonnen, haben quasi die Gleichschaltung betrieben. Das Ganze beruhte dann auch auf quasi auch nur einer Verordnung erstmal, also sogenannten Reichstagsbrandverordnung, quasi diesen bürgerlichen Staat, den die Nazis auch erstmal nicht, oder diese bürgerlichen Normen die Nazis erstmal nicht formal außer Kraft gesetzt haben. Und neben diesem Normenstaat gab es quasi auch diesen Maßnahmenstaat. Also man hat per Notverordnungen oder per Verordnungen erstmal die Diktatur eingeführt. Oder quasi da hat dann schon von Hindenburg quasi die Bürgerrechte massiv eingeschränkt und dann erst kam es quasi zu dem Ermächtigungsgesetz. Aber diese Gleichschaltung funktioniert quasi in Deutschland sehr, sehr schnell. In Italien dauert das, ja, stimmt, ich wollte nur ganz kurz was sagen, also die so eine klassische linke Theorie wäre auch immer quasi so die Agententheorie, also dass die werden vom Kapital finanziert worden und sind quasi, als Faschisten sind die Büttel des Kapitals, Punkt. Ein Stück weit ist das richtig? Die Frage ist, ab wann? Also die NSDAP hat größere Spenden von der Wirtschaft erst ab 1932 erhalten. Und man kann auch nicht sagen, dass das Kapital quasi immer die gleichen, oder dass das Kapital gibt, dass es die gleichen Interessen gibt. Also es gab natürlich Hugenberg, also aus dem Stahlbaron, der natürlich ein Interesse, oder Stahlindustrie hatte Interesse an der Aufrüstung. Da hat man die Leute unterstützt, die diese Aufrüstung am vehementesten vorantreiben. Aber daraus, finde ich, kann man nicht schließen, dass unbedingt die Ideologie quasi dieser Teil des Kapitals identisch ist mit der Ideologie der Faschisten. Und letztlich haben die Leute, die versucht haben, quasi die Nazis einzurahmen, also gerade wurden ja relativ schnell entmachtet und dieser letzte quasi Kanzler Schleicher ist ja auch 1934 in der Nacht der Langen Messe dann auch ermordet worden, also neben diesem Röhm und dem und SA-Führern. Das hat er da zum Teil auch quasi Konservative getroffen. Diese Phase der Machtkonsolidierung dauert in Italien wesentlich länger, also das zieht sich zum Teil über 12, 13 Jahre hin, bis man diese Diktatur errichtet hat. Die versprochene faschistische Revolution, also das komplette Umstülpen, bleibt weitgehend aus. Man hat in Italien auch erstmal, also in der Form, keine Konzentrationslager, wie es in Deutschland gibt. Die Polizei wird nicht so unterworfen, wie das in Deutschland ist, also wo dann Heinrich Himmler, der SS, Reichsführer SS, auch Chef der deutschen Polizei wird. Das Militär in Italien wird auch quasi eher nicht angetastet. Und es gibt in Italien bleiben diese Konservativen eigentlich mit an der Macht. Also es gibt formal den König noch als Staatsoberhaupt, also dass Hitler quasi im Zuge des Stahlpakts Italien besucht, geht er neben dem König und Mussolini geht hinter dem König her, also der König ist noch Staatsoberhaupt und gleichzeitig wird quasi auch dieser militärische Bereich nicht so angegriffen. Also es gibt in Italien quasi nie so eine Machtdurchsetzung der Faschisten, wie das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland geht es sehr schnell, also Oppositionen und innerparteiliche Gegner werden relativ schnell ausgeschaltet, es kommt gleich zur Richtung von Konzentrationslagern und es beginnt sofort die Verfolgung von Juden, Roma, Homosexuellen und anderen. Also die Wirtschaftspolitik ist am Anfang uneinheitlich und es gibt von Timothy Mason eine ganz gute Untersuchung zur Wirtschafts- und Sozialpolitik im NS und er sagt quasi, man könnte sagen, dass es bis 1938 gab es eine relative Interessengleichheit quasi zwischen den kapitalistischen Eliten oder immer dem Staat. Also bis dahin hat der Staat seine Rolle als ideeller Gesamtkapitalist ganz gut vollzogen. Und ab 38 dann aber mit der Radikalisierung ändert sich das. Also das ist nicht mehr ökonomisch begründbar und das ist auch nicht mehr interessengleich. Also das nimmt so solche Ausmaße von Vernichtung an, dass das quasi nicht mehr in diesen kapitalistischen Rahmen in der Form reinpasst. Das, was früher quasi klassische linke Theorie war, dass da Faschisten noch dem Diktum des Kapitals folgen oder so. Gleichzeitig kommt es auch zu einem, also sowohl in Italien als auch in Deutschland, zu einem Engagement mit der Kirche, obwohl eigentlich der Faschismus quasi im Kern säkular ist. Also auch Mussolini bestätigt ja zum ersten Mal in Italien quasi den Vatikanstaat, was in Italien die liberalen Regierungen nie gemacht haben, weil sich Italien ja gegen quasi Habsburg und gegen den Kirchenstaat vereint hat im 19. Jahrhundert. Und Mussolini bestätigt das zwar, aber man kann ihm schon abnehmen, dass er eigentlich quasi sehr säkular oder antireligiös war. Er hat sogar mal sehr kirchenfeindlichen Roman geschrieben. Also schon in seiner frühesten Phase. Also in Deutschland herrscht es dann auch quasi eine bürokratische Struktur des NS. Also es gibt quasi die Wirtschaft als Machtblock, das Militär als Machtblock, die SS als Machtblock, die Partei als Machtblock, wenn man so will. Also das sind Machtblöcke, die nicht unbedingt gleich sind, die nicht die gleichen Interessen haben, die aber quasi eine Rolle spielen. Und generell kann man sagen, dass dieses Gerede vom Führerstaat, in dem der Führer befiehlt und alle folgen, tatsächlich ein Mythos ist. Es gibt mehrere Machtblöcke und diese Radikalisierung findet eben auch von unten bzw. von den einzelnen Machtblöcken statt. Also das große Ziel ist in etwa klar, aber wie das aussieht, also gerade bei der Shoah, beim Holocaust sieht man, dass diverse Instanzen das vorantreiben und radikalisieren. Also das muss nicht von oben nach unten kommen, sondern das ist quasi eine polykratische Struktur. Diese fünfte Phase wäre dann die Radikalisierungsphase. Also auch da gibt es immer noch den Mythos, quasi Italien wäre relativ harmlos gewesen. Was dabei auch immer übersehen wird, dass es quasi diese Radikalisierung schon nicht unbedingt nur mit dem Bündnis mit Deutschland zusammenhängt, sondern quasi auch von den alten Funktionären der faschistischen Partei in Italien gefordert wird. 1935 beginnt Italien mit einem Angriffskrieg gegen Abessinien, damals das einzige afrikanische Land, das quasi selbstständig war und nicht, oder bis auf Liberia selbstständig war und auch Mitglied im Völkerbund war. Das kann man durchaus als faschistischen Vernichtungskrieg bezeichnen. Also sind mindestens 700.000 Abessinier ums Leben gekommen, das sind fast 10% der Bevölkerung. Es wurden B-Waffen eingesetzt, es wurden Chemiewaffen eingesetzt. Man hat systematisch quasi versucht, die Lebensgrundlage der Bevölkerung zu vernichten, indem man mit B-Waffen die Viehherden tötet. Dabei muss man sagen, dass es das große Trauma der Italiener war, weil sie im 19. Jahrhundert das einzige Kolonialmacht gegen einen afrikanischen Staat verloren haben. Also sie hatten zwar die Schmach von Abessinien eben. Und das wollte man jetzt rächen. Und infolge des Abessinienkrieges hat quasi Italien sich immer stärker auf Deutschland zubewegt. Am Anfang gab es so Rivalitäten. Die Deutschen wollten sich Österreich relativ schnell schon schnappen und Italien hat quasi den Bestand Österreichs garantiert. Was auch so ein quasi, also man hat es als Austrofaschismus bezeichnet, aber es ist eher quasi eine bonapartistisch-konservativ-rechte Diktatur und die Faschisten, also sprich die Nazis in der Opposition. Aber das ist nicht unbedingt, also das. Nur am Rande. In Deutschland, diese Radikalisierung ist bekannt, also der Vernichtungskrieg, Beginn des Zweiten Weltkriegs, Shoah, Porajmos und der Massenmord, der eben nicht mehr, also den Tat von Auschwitz kann man nicht ökonomisch begründen, dass da quasi Ausbeutung ging, sondern quasi diese Ausbeutung, die es dann noch gab, das ist Beiwerk, aber letztlich ging es eben um Vernichtung und diese Vernichtung hatte einen zentralen Stellenwert in der Politik des NS. Also wie der Faschismus zu Ende geht, ist auch sehr unterschiedlich in Italien mit Mussolini nach den militärischen Niederlagen, die der italienische Faschismus immer hatte oder sobald er in den Krieg eingetreten hatte, massiv hatte. Sie hatten keinen einzigen großen militärischen Erfolg nach Abessinien. Das heißt, das faschistische Regime wurde auch dadurch diskreditiert, dass sie nie quasi so wie Hitler dann 1940 nach dem Sieg über Frankreich quasi den Höhepunkt seiner Macht hatte. Das gab es in Italien nie. Und deshalb bleibt da auch die große Radikalisierung aus oder quasi gibt es auch keine Möglichkeit, da besonders schlimme Dinge voranzutreiben. Und Italien wird, nachdem die Alliierten 1943 in Sizilien landen, wird Mussolini einfach vom faschistischen Großrat abgesetzt, wird inhaftiert. Die Deutschen besetzen Italien und installieren dann quasi nochmal eine Marionettenregierung, wo Mussolini nochmal quasi den Chef abgibt, aber das ist dann schon sehr von Deutschen abhängig. Aber gleichzeitig radikalisiert sich in der Phase auch nochmal der italienische Faschismus und was auch immer verschwiegen wird zugunsten von unserem Partisanenmythos, dass in Italien eigentlich ein Bürgerkrieg herrscht. Also in der Zeit, also auch diese faschistische Soziale Republik von Italien, die in Salò am Gardasee quasi ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat, beteiligt sich an den Deportationen nach Auschwitz, beteiligt sich an der Partisanenbekämpfung und es gibt sowas wie einen italienischen Bürgerkrieg. Was dann auch quasi nach dem Zweiten Weltkrieg zugunsten von so einem Mythos des antifaschistischen Widerstands, der sehr spät einsetzt, der klar einsetzt, aber der sehr spät einsetzt, dann quasi verleugnet wird. Und Deutschland, das ist bekannt, kämpft quasi bis zum Untergang und der totalen Niederlage. Erst dann ist der Faschismus vorbei, als ganz Deutschland oder quasi der Führer tot ist und ganz Deutschland besetzt. Jetzt stellt sich die Frage zu den anderen faschistischen Regimen. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, in Spanien würde ich sagen, das ist kein faschistisches Regime, das ist ein bonapartistisches Regime, das mit Hilfe von Faschisten quasi regiert. Im Gegensatz zu den faschistischen Regimen fehlt da quasi die Massenpartei, es fehlt diese Radikalisierung und es fehlt quasi das wesentlich Neue. Franco ist quasi Vertreter der alten Ordnung und ist sehr stark mit der katholischen Kirche im Bunde. Und man quasi es hat eher konservativen und bewahrenden Charakter, auch wenn es quasi durch die durch den Bürgerkrieg und durch die Niederschlagung quasi der Revolution auch quasi eine sehr starke oder sehr große Rolle hatte. Nur wenn ich jetzt sage, dass es nicht faschistisch, heißt es nicht, dass es irgendwie nicht eines der schlimmsten Regime überhaupt war, also noch mindestens 200.000 Tote nach dem Ende des Bürgerkriegs zu verzeichnen, also die Säuberung ging massiv weiter, also waren auch viel stärker in der eigenen Bevölkerung, als es in Italien beispielsweise jemals der Fall war. Also wenn ich quasi jetzt immer sage, das ist ein bonapartistisches Regime oder sowas, heißt das nicht, dass die eigentlich harmlos sind oder weil ich generell keine große Achtung vor der demokratischen Gesellschaft oder sowas habe und sage, das ist eigentlich total super und da passieren keine schlimmen Dinge, sondern das muss man eben so im Wechselverhältnis sehen. In Kroatien kann man sagen, das ist auch eine radikalfaschistische Partei. Also die Ustaša, die an der Macht sind, die hunderttausende Serben, Roma und Juden umbringen, die aber erst an die Macht kommen, nachdem Deutschland und Italien Jugoslawien quasi aufgespalten haben und da installiert haben, dieses Regime. Das ist aber auch so quasi in seinem Vernichtungsdrang, dass es alle gegen sich aufbringt. Und das ist schon sehr stark mit Deutschland zu vergleichen. In Rumänien gab es auch, wie gesagt, vorher schon diese faschistische Partei, die erstmal von den Konservativen erstmal niedergeschlagen wurde, dann aber als Juniorpartner an einer autoritären Regierung beteiligt war und Rumänien hat quasi auch in Eigenregie den Holocaust vorangetrieben. Also in Rumänien sind fast 300.000 Juden von Rumänen ermordet worden, beziehungsweise in der Ukraine. In Ungarn ist es dann auch ähnlich. Und wie gesagt, in vielen anderen europäischen Ländern gab es faschistische Parteien, die im Zuge der Besetzung mit den Deutschen kollaboriert haben oder von den Deutschen quasi an der Macht installiert wurden. Es gab Ansätze, also gibt es ja heute auch, zu einem internationalen Faschismus. Also viele Denker haben sich schon in den 30er Jahren getroffen. Gerade Italien hat das vorangetrieben. Dann ist es aber von Deutschland dominiert worden, weil Deutschland einfach quasi mächtiger und stärker wurde. Letztlich, das kann man vielleicht auch in der Diskussion danach nochmal klären oder eben andiskutieren, scheitern diese faschistischen Bewegungen, die quasi international zusammenarbeiten wollen, immer an ihrem Nationalismus. Also der Ultranationalismus ist trotzdem eine wichtige Ideologie im Faschismus. Und wenn also beispielsweise die rumänischen Faschisten halb Ungarn wollen oder eben umgekehrt, dann können die schon mal nicht zusammenarbeiten. Und letztlich ist Deutschland immer so oder quasi das faschistische Deutschland so offensiv und so radikal aufgetreten, dass es für viele schwer war, quasi zu kollaborieren. Also für quasi aufgrund des Antisemitismus und Rassismus war es für viele Länder gar nicht möglich, da zu kollaborieren. Also in Polen konnte niemand kollaborieren, weil quasi auch Polen oder zumindest die polnische Elite zum größten Teil physisch vernichtet wurde und sich da die Frage überhaupt nicht gestellt hat. Also ähnlich auch in Russland, also wo dann selbst in der SS viele Leute sagen, also man soll nicht so radikal vorgehen, weil man quasi diesen ukrainischen Nationalismus ausnutzen könnte, um gegen Stalin vorzugehen, weil das deutsche Auftreten immer so offensiv und so quasi radikal der jeweiligen Bevölkerung gegenüber, dass sich die Frage überhaupt nicht gestellt hat. Beziehungsweise Frankreich, also das Pétain-Regime würde ich auch eher als extrem rechts oder rechtskonservativ mit faschistischen Elementen ansehen. Also Pétain, auch ein alter greiser Marschall aus dem Ersten Weltkrieg, der Held von Verdun, der dann an die Macht kommt. Die deportieren auch quasi in Eigenregie Juden, die deportieren Roma, also auch diese faschistische Miliz kämpft gegen die französische Resistance. Aber auch da das ist in dem Sinn kein faschistisches Regime, dass es dann eine Massenpartei gegeben hätte, die an die Macht kam und die diesen Radikalisierungsprozess voll durchgezogen hätte. Und dieses Vichy, Frankreich hat eben auch angeboten, auf deutscher Seite in den Krieg einzutreten, wenn man Frankreich mehr Spielraum lässt, und Deutschland ist einfach abgelehnt, also weil sie sagten, Frankreich spielt keine Rolle und soll auch so jetzt keine größere Rolle spielen. Also das Auftreten war so nationalistisch oder so quasi auf Deutschland bezogen, dass man, also auch die italienischen Bündnispartner immer wieder an vielen Stellen sehr, sehr stark düpiert hat und quasi auch die eher wie Untergebene behandelt hat, denn wie Partner. Wenn man sich das anschaut, also auch heute auch in Wunsiedel oder sowas, dann die tschechischen Nazis, tschechischen Fahnen auflaufen, fragt man sich auch, wie geht das ideologisch überhaupt einigermaßen zusammen? Und das endet dann oft auch trotzdem in Streitereien. Also man hat schon so einen gemeinsamen Punkt, man ist antikommunistisch, man ist rassistisch, man ist antiziganistisch, man ist antisemitisch. Viele haben sich quasi im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion beteiligt. Also auch Spanien ist eigentlich neutral, war irgendwie zehntausende Leute in der blauen Division nach Russland geschickt. Also solche Gemeinsamkeiten gibt es, aber die konkrete Zusammenarbeit scheitert dann eben oft an den jeweiligen Nationalismen. Der Faschismus heute, also beziehungsweise nach 45, wäre die Frage, also diese ganzen Regime in Lateinamerika, würde ich auch eher sagen, dass das quasi bonapartistische Regime mit faschistischem Einschlag sind, aber es fehlt eben auch die Massenpartei und es fehlt mir eben auch dieser irrationale Vernichtungscharakter, also gerade Pinochet in Chile, das ist dann eigentlich eine neoliberale Diktatur. Oder quasi die neoliberale Umgestaltung Chiles, das hat nicht viel mit diesen klassischen faschistischen Positionen zu tun. Also ein Stück weit kann man das vielleicht in Argentinien feststellen, aber bei den restlichen Sachen würde ich sagen, das sind Militärdiktaturen, denen es eher darum geht, die alte Ordnung herzustellen, beziehungsweise sich auf einer ideologischen Grundlage bewegen, die schon da war. Also sprich neoliberale Konzepte. Der autoritäre Staat, aber das alles eher mit einem konservativen Charakter. Was aber natürlich auch schon schlimm genug ist, weil es das heißt ja quasi, dass man mit den althergebrachten Konzepten auch schon ganz schön schlimme Dinge anrichten kann, auch da quasi Revolutionen niederschlagen kann. In Afrika würde ich sagen, Südafrika wäre eine Klasse, oder wenn nicht ein klassischer Rassismus, aber war eine Rassegesellschaft. Das hat auch in vielen Bereichen einen quasi ökonomisch völlig irrationalen Charakter. Da ging es nicht nur um Ausbeutung, sondern quasi auch um massive Ausgrenzung. Und dieser Apartheidsregime erfüllt in vielen Bereichen dann quasi auch quasi so Bedingungen für den Faschismus. Die Frage wäre quasi in Asien, also Japan ja auch Bündnispartner von Deutschland im Zweiten Weltkrieg, aber eigentlich keine große Zusammenarbeit und auch keine große. Also die Regime sehr unterschiedlich, also in Japan ja den Kaiser als Oberhaupt und dann eigentlich eine Militärdiktatur, die auch faschistische Elemente hatte, aber eigentlich mehrheitlich, würde ich sagen, nicht faschistisch ist. Eine Frage in Indien heute, also so Sachen wie Hindu-Nationalisten, ob man die als Faschismen behandelt, also kann man gerne noch diskutieren, wäre ich immer sehr vorsichtig, aber gleichzeitig, wenn man das als globales Phänomen betrachtet, sieht es natürlich auch ein bisschen anders aus, hat aber auch schon so Elemente. Gleichzeitig spielt die Religion aber eine größere Rolle. Also polemisch könnte man auch fragen, was Nordkorea ist. Also es wird ja immer die Reinheit der nordkoreanischen Rasse betont oder sowas, ob es nicht auch eher quasi Faschist oder quasi der eine asiatische Variante von Faschismus wäre und nicht mal mehr stalinistisch oder so. Die große Frage wäre quasi auch in der arabischen islamischen Welt, ob man quasi den politischen Islam oder den Islamismus als Faschismus bezeichnet. Ich sehe da sehr viele Parallelen, also gerade diesen radikalen Antisemitismus, die Atemmobilisierung, hätte aber trotzdem, wenn ich sagen würde, dass der Faschismus auf einer säkularen Ebene eher funktioniert hat. Probleme, wobei ich jetzt auch quasi jetzt das als politischen Kampfbegriff, sag ich mal so, in der Antifa zu sagen, na gut, man muss sich eben auch mit dem politischen Islam auseinandersetzen. Also wenn die Hisbollah-Leute mit erhobenen rechten Armen dastehen, zum Teil Hitler zitieren, vehemente Antisemiten sind, den Holocaust leugnen oder einen neuen Holocaust quasi herbeiführen wollen, dass man das schon auf jeden Fall in die Diskussion mit aufnimmt und sagt, dass, also auch wenn ich es nicht sofort als Faschismus bezeichnen würde, dann muss man das auf jeden Fall, muss man mindestens klar machen, dass der politische Islam eine große Gefahr ist oder quasi noch schlimmere Dinge veranstalten will als die bürgerliche Demokratie. Dann generell kann man sagen, okay, die sind quasi in allen Ländern gibt es irgendwie sowas, gibt es sowas wie faschistische, neofaschistische Parteien. Also gerade in Italien würde ich sagen, das Berlusconi-Regime, das hat schon auch so einen bonapartistischen Charakter mittlerweile. Also da funktioniert da tatsächlich wenig über Gesetzgebung, wenig über parlamentarische Demokratie. Diese Allianza Nazionale, beziehungsweise das Popolo di Libertad oder so, also quasi das Volk der Freiheit, diese neue Partei, das ist eigentlich auch eher so eine Bewegung oder so eine nachträglich geschaffene Partei, die hat ja vorher nicht existiert, sondern zum Teil sind es eigentlich einfach Mitarbeiter in diesem Berlusconi quasi Unternehmen. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann neofaschistische Parteien, die mit an der Macht sind, beziehungsweise die Lega Nord oder eben von Gianfranco Fini, die gewandelten Neofaschisten mit an der Regierung sind. Also da, man sieht, das ist nicht tot. Ähnliches gilt für Russland, in Ungarn auch sehr dramatisch gerade diese Wahlen, wo diese radikale Jobbik-Partei, die quasi die Endlösung der Juden- und Zigeunerfrage gefordert hat, aus deren Anhänger wohl, aus deren Reihen wohl mehrere systematische Morde an der Roma-Minderheit begangen wurden, die quasi die Existenz der Slowakei leugnen und sich von sämtlichen Nachbarstaaten quasi die Teile das Großungarn zurückholen wollen, die haben bei den Wahlen 18-19% bekommen. Die haben eine faschistische Garde, die zum Teil in der Provinz schon Jagden auf vermeintliche Verbrecher, auf die Roma-Minderheit etc. vollziehen, die Bücherverbrennungen durchführen, also von Autoren wie dem Literaturnobelpreis und Holocaust-Überlebenden Imre Kertész, der nach Berlin gezogen ist, weil er sagt, dass in Ungarn quasi dieses faschistische Klima ihn an das erinnert, was quasi im Zweiten Weltkrieg da passiert ist. Die große Partei, die in Ungarn regiert, ist die Fidesz-Partei, die ist eine Zweidrittelmehrheit, sprich, sie kann die Verfassung ändern. Die sind auch quasi alles andere als konservativ, sie sind rechtskonservativ oder rechtsradikal. Und quasi einen ähnlichen Trend hat man in vielen Ländern in Osteuropa. Also in Deutschland ja auch quasi, auch wenn die NPD schwach ist, dann sind doch, spielen doch Antisemitismus und Rassismus und Nationalismus eine Rolle, und wenn wesentliche Bestandteile der faschistischen Ideologie quasi präsent sind, dann braucht man nicht unbedingt eine große faschistische Partei, um sich da Sorgen zu machen und auf die Kontinuitäten hinzuweisen. Also am Schluss, also würde ich sagen, viele Bedingungen, die zum Faschismus geführt haben, sind alle nach wie vor wirksam. Also die autoritäre Persönlichkeit, sprich die faschistische Persönlichkeit, die zur autoritären Rebellion neigt, also auch diese Untersuchung von Adorno oder sowas, quasi das Syndrom der autoritären Persönlichkeit. Diese autoritäre Persönlichkeit ist eigentlich ein Grundtypus der modernen kapitalistischen Gesellschaften. Quasi die Welt ist eingeteilt in Nationalstaaten, die Staaten konkurrieren miteinander, also auch dieses Prinzip ist ja nicht aus der Welt geschafft, sondern eher mit der Krise nimmt der Nationalismus wieder zu. Antisemitismus, Rassismus und Sexismus sind alle wie gesamt Alltagsphänomene oder Alltagsreligionen in diesen Gesellschaften, und gerade quasi mit dieser Krise jetzt, der sich ausweitenden Krise, kann man eigentlich damit rechnen, dass sich faschistische Bewegungen auch in Zukunft und quasi auch wenn sie sich wandeln oder wenn das Auftreten anders ist, also ist auf jeden Fall viel Schlimmeres denkbar als diese kapitalistische Welt, in der wir gerade leben. Das wäre es gewesen.